Wer etwas Böses tut, dem wird nur gleich viel vergolten. Wer aber rechtschaffen handelt, ob Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, jene werden dann in den Paradiesgarten eingehen, wo sie versorgt werden ohne Abrechnung.